Der Ärger der niedergelassenen Mediziner über die Honorarreform trifft bei den Krankenkassen auf wenig Verständnis. Ann Marini vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen sagte gegenüber diesem Sender: Man muss noch mal ganz deutlich sagen, die Honorarreform ist im letzten August gegen die Stimmen der Kassen gekommen. Wir hatten damals dagegen gestimmt. Die Ärzte haben diese Honorarreform damals gefeiert als historischen Abschluss. Und insofern ist es schon ziemlich unverständlich, dass ein gutes halbes Jahr später neue Forderungen auf den Tisch kommen. Die Ärzte wollen mal Geld haben. Das ist nicht ganz plausibel für uns. Mit der Honorarreform sollte das Vergütungssystem für niedergelassene Ärzte vereinfacht werden. Seitdem werden die niedergelassenen Kassenärzte nach einem bundesweit einheitlichen Honorarsystem bezahlt. Dadurch verdienen die Mediziner in Ostdeutschland jetzt mehr. Einzelne Facharztgruppen, vor allem in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, befürchten dagegen massive Einbußen von bis zu 40%. Außerdem wurde den Medizinern von den Krankenkassen rund 3 Milliarden Euro mehr an Honoraren im Vergleich zu 2007 zugewiesen. Jörg-Dietrich Hoppe, der Präsident der Bundesärztekammer, sagte dazu im Deutschlandfunk: Es wird immer von 3 Milliarden geredet, das sind in Wirklichkeit 2,7. Und das basiert auf den Berechnungen des Jahres 2007. Und im Jahre 2008 sind bereits für die Patientenversorgung von dieser Summe 1,5 Milliarden verbraucht worden, wenn man so sagen will, sodass effektiv gegenüber dem Jahre 2008 nur 1,23 ganz genau Milliarden zur Verfügung standen. Für dieses Jahr gäbe es effektiv sogar ein Minus. Dies liege an komplizierten Berechnungs- und Rückstellungsverfahren. Unter dem Strich komme bei den meisten Ärzten nicht mehr Geld an, kritisierte Hoppe. Seine Forderung: Die Honorare müssen seiner Ansicht nach neu verhandelt werden. Die niedergelassenen Mediziner bräuchten mindestens 1 bis 1,5 Milliarden Euro mehr Geld. Doch das lehnen die Kassen ab. Also die Ärzte haben im Vorjahresvergleich auch 2009 insgesamt einen realen Einkommenszuwachs. In einzelnen Regionen kann es jedoch, und dies sollte man auch ehrlich sagen, gegenüber 2008 zu Verlusten kommen, da diese Regionen einfach im Vergleich 2008, 2007 bereits einen Honorarzuwachs bekommen haben. Insofern können wir das verstehen. Aber insgesamt haben die Beitragszahler eine nicht geringe Summe, wir sprechen über Milliarden, an Honorarzuwachs über ihre Beiträge für die Ärzte bereitgestellt. Und insofern muss man sagen, es sind offensichtlich interne Verteilungsprobleme. Frisches Geld, nochmal Geld, das kann es nicht geben. Ärztekammerpräsident Hoppe kritisierte zudem, dass Ärzte als Reaktion manche Patienten nur noch gegen Vorkasse behandelten. Das sei mit der gegenwärtigen Rechtsordnung nicht vereinbar. Die sozialdemokratische Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt hat Probleme bei der Honorarreform für Ärzte zugegeben, hält jedoch insgesamt an der Neuregelung fest.